1.3 zum grimmigen Digestiv. Ich zählte 3 Kreuzer, einen Heller, ließ mir von Selinde den Weg beschreiben und wankte erschöpft los. Bald wurde mir bewusst, dass Wegbeschreibungen nicht zu den Stärken der Familie Schickse zählten. Nachdem ich das Dorf ungewollt minutiös erkundet hatte und mich nicht entscheiden konnte, ob ich lieber verhungerte oder doch geschmeidig verdurstete, fand ich endlich ein 2-stöckiges, schiefes Haus, aus dem lustige Musik und angeheitertes Stimmengewirr drangen. Über der Eingangstür hing ein Holzschild mit der Aufschrift zum grimmigen Digestiv. So viel Kreativität hätte ich diesen Hinterwäldlern gar nicht zugetraut. Durch meinen berühmten Scharfsinn erkannte ich umgehend, dass dies das örtliche Gasthaus sein musste. Mit trockener Zunge und letzten Kräften stemmte ich die schwere Holztür auf, wankte in den Schankraum, setzte mich entkräftet auf einen Barhocker und suchte vergebens nach dem Wirten oder einer Magd. Plötzlich vernahm ich eine Stimme aus der Tiefe, die fragte: »Was möchte die junge Dame trinken?« Blitzschnell identifizierte ich einen kleinen Mann mit rotem Bart und kunstvoll geflochtenen Zöpfen, der sich vergebens von mir hinter der Schankdecke versteckt hatte. Mein Scharfsinn folgte beeindruckend schnell und ich rief mit hoher Stimme: »Du bist ein Zwerg!« »Und du bist ein Mädchen«, konterte er geschickt, die Behauptung saß. »Ein Punkt für dich. Was willst du trinken?« Ich seufzte und bestellte: »Einen Erdbeertee, bitte.« Kurz wurde es still, bis plötzlich alle Gäste im Schankraum zu lachen begannen. Ich stand unverhofft im Mittelpunkt und fühlte, wie meine Backen rot anliefen. Der zwergische Wirt lächelte sanft. »Eigentlich verkaufe ich Bier und Wein, aber ich werde mal sehen, was ich für dich tun kann.« Mit diesen Worten verschwand der kleine Mann in der Küche und die Menge wandte sich wieder ab. Schüchtern blickte ich in die Runde und dachte bei mir: Eigentlich ein ganz nettes Dörfchen. Die meisten Wesen waren Menschen, doch auch einige Zwerge saßen hinter den Tischen. Sie schmausten, tranken, spielten Karten und erzählten sich Witze, bei denen die Elfen nicht besonders gut wegkamen. Ich hörte, wie sich die Dorfbewohner über ihre kleinen Gebrechen beschwerten und berichteten, wie ihnen die Schickse geholfen hatte. Auch den Namen Sabrina von der Holzhütte konnte ich vernehmen. Sie wohnte wohl außerhalb des Dorfes und hatte erst vor kurzem Anschluss gefunden. Bald kehrte der Wirt mit einer Tasse zurück, stellte sie auf den Tresen und meinte: »Ich hoffe, du bist mit meiner Rekreation zufrieden, junge Hexe. Ich hatte nicht viel Erdbeeren auf Vorrat, aber morgen werde ich welche besorgen.« Ich bedankte mich und nippte gierig an dem heißen Wasser. Klare Note von Bananen, Kiwi, Apfel und ein Hauch von Erdbeere durchfluteten meinen Mund. Während ich lechzend zu trinken begann, stellte mir der Wirt seinen Gemüseeintopf mit Speckwürfeln auf den Tresen und wünschte guten Appetit. Ich verlor die Kontrolle über meinen Durst und nippte den gesamten Tee in einem Zug hinunter. Dann meinte ich mit verbrühter Zunge: »Anke, as is ein eher guter E.« Der Wirt lachte und stellte mir zusätzlich ein Glas kaltes Wasser auf den Tresen. »Ich heiße Babsi. Wie lautet dein Name?« wollte ich vom fürsorglichen Zwerg wissen. Er warf sich stolz in die Brust und erklärte: »Ich bin Funzel, der Zwerg, und das da hinten ist Kunigunde, meine Frau.« Ich blickte mich um und erspähte eine üppig geformte, gut 2 Meter große Frau mit gigantischen Händen mehrere Tabletts mit Essen an die Tische bringen. »Das habe ich mir schon gedacht«, erwiderte ich ungläubig, begann zu essen und fragte schmatzend: »Siglinde, die Oberschickse von Moorhausen, ist meine Lehrerin. Kennst du sie?« Der Zwerg blickte unsicher auf den Boden und nickte. »Kannst du mir etwas über die Schickse erzählen?« Der Wirt schüttelte den Kopf. »Siglinde und ich sprechen schon seit 13 Jahren nicht mehr miteinander, seit sie vom Hexenzirkel in Schlammloch zurückgekehrt ist.« »Warum?« Der Zwerg zuckte mit den Schultern. »Früher habe ich mich gut mit Siglinde verstanden. Sie war jeden Tag in meinem Gasthaus und wir haben oft bis in die Morgenstunden geplaudert oder... Doch sie ist eine Hexe und ich bin ein Zwerg. Wir sind zu verschieden und irgendwann entzweiten wir uns. Bald darauf verliebte sich Siglinde in den Jäger Fritz, von dem sie bald schwanger wurde. Und ich verliebte mich in Kunigunde, doch leider wurde uns bis zum heutigen Tag kein Kind geschenkt. Nun, da die Fronten geklärt sind, steht nichts mehr zwischen Siglinde und mir und dennoch vermag sie nicht mit mir zu sprechen.« Ich zuckte mit den Schultern, meinte, Frauen, biss mir auf die Lippe und fragte, wie viel bin ich schuldig? Der Wirt lachte. Wie viel Geld hast du? Ich legte meinen Heller und meine drei Kreuzer auf den Tisch. Ich bin neu im Königreich Passnordran und kenne euer Geld nicht. Könntest du es mir kurz erklären? Funzel konnte augenscheinlich rechnen, was für einen Wirten durchaus von Vorteil sein kann, nickte und erklärte stolz. Es ist eigentlich ganz einfach. Ein Bier kostet um die 3 Kreuzer. 10 Kreuzer geben einen Heller, 10 Heller eine Kupfermünze, 10 Kupfermünzen eine Silbermünze, 10 Silbermünzen eine Goldmünze und 10 Goldmünzen eine Platinmünze. Eine Platinmünze ist also 100.000 Kreuzer oder 33.333 große und ein kleines Bier. Diese Menge an Alkohol würde den Lebensbedarf eines abstinenten Zwerges decken, doch dir rate ich davon ab. Kunigunde kam zur Theke und Funzel stellte mich vor. Das hier ist Babsi, eine neue Hexe. Sieglinde hat sie unter ihre Fittiche genommen und bildet sie nun aus. Kunigunde lächelte. Unsere Schickse ist eine fähige Lehrerin. Du bist in guten Händen, Kleines. Wo wirst du heute Nacht schlafen? Ich zuckte mit den Schultern. Sieglinde hat gemeint, ich solle euch fragen. Funzel verzog das Gesicht. Leider ist der gesamte erste Stock mit einer Delegation der rangierter Phantasmagorien belegt. Sie befinden sich auf dem Weg zur Irrlichtsmesse in Olrichsheim. Eine bunte und fahle Veranstaltung zu gleichen Teilen. Ein unbehagliches Gefühl breitete sich in meinem kleinen Bäuchlein aus. Wenn ich wieder zur Schickse zurückkehre, kommt sie wahrscheinlich noch auf die Idee, dass ich im Wald bei den Resignationsspinnen schlafe. Kann ich nicht im 2. Stock übernachten? Ich bin eine wirklich brave Hexe und Mildred und Sieglinde würden sicherlich ein gutes Wort für mich einlegen. Die 2 Wirte zögerten seltsam lange. Doch als Kunigunde in meine mitleiderregenden grünen Augen blickte, wandte sie sich an Funzel. Du kannst unsere liebe Babsi doch nicht einfach vor die Tür setzen. Sie darf doch bestimmt im 2. Stock übernachten. Ich spreche mit ihr und singe sie in den Schlaf. Es wird schon nichts geschehen. Eigentlich muss ich nicht mehr in den Schlaf gesungen werden, protestierte ich, doch Kunigundes Aussage schien sich nicht auf mich bezogen zu haben. Der Wirt fragte, hast du einen tiefen Schlaf? Ich nickte, komatös. Bei meinem Schlaf könnte ein geschickter Handwerker mein Bett in ein Schiff umzimmern, ohne dass ich etwas bemerken würde. Also, gut. Aber du darfst während der gesamten Nacht das Zimmer nicht verlassen. Ich hob 2 Finger. Schwöre, keine 10 Regenwürmer würden mich in der Nacht durch die dunklen Gänge, in denen sich Phantasmagorien aufhalten, treiben können. Kunigunde nickte. Dann richte ich dir gleich dein Bett her, Liebes. Und verschwand im Treppenhaus. Funzel schenkte sich einen Humpen stark ein, nahm einen kräftigen Zug und meinte eher zu sich selbst, wird schon schief gehen. Dann setzte er ein Lächeln auf, nahm mein Geld und fragte, willst du noch einen grimmigen Digestiv? Geht aufs Haus. Oder trinkst du keinen Alkohol? Bis zum heutigen Tag hatte ich noch keinen Schluck Alkohol getrunken, doch angesichts der Tatsache, dass ich heute meine Mutter und meine Gilde verloren hatte, 16 und als Hexe wiedergeboren wurde, meinte ich, immer her damit. Funzel holte eine 3-Liter Flasche mit tankgrüner Flüssigkeit hinter dem Tresen hervor, schenkte mir einen kräftigen Schluck ein, nahm selbst ein Glas, prostete mir zu und meinte, auf eine geruhsame Nacht. Ich nahm das Glas, trank und fühlte, wie eine Armee entflammter Reiter meine Kehle hinabgaloppierte und in meinen Magen aufschlug. Nie wieder Alkohol, schwor ich mir, während mir Funzel seine flache Hand mehrmals ins Kreuz klatschte, da er nicht höher reichte. Das sagen sie das erste Mal alle. Ich glaube, er wollte mir die Wirbelsäule ausrenken. Als ich wieder bei Sinnen war, kam Kunigunde zurück und brachte mich auf mein Zimmer. Meine Hexe war augenscheinlich der Meinung gewesen, niemals in einem Zimmer mit Ausblick wohnen zu wollen. Bereits nach der 3. Stiege begann ich schwer zu atmen und im 1. Stock keuchte ich. Hyperventilierend bemerkte ich, wie sich mehrere Türen einen Spalt breit öffneten und nebulöse, schemenhafte Kindergestalten mit Spitzenhüten oder Kapuzen meinen Leidensweg beobachteten. Die phantasmagorischen Recken hatten wohl noch keine Lust zu schlafen. Ich sammelte meine letzte Kraft, fokussierte den 1. Stock und marschierte weiter. Je höher ich stieg, desto stiller wurde es. Nur die Stufen ächzten und knarrten unter meinen Füßen. Als ich endlich das zweite Obergeschoss erreicht hatte, begrüßte ich wieder meine Lungenflügel, nannte sie Keuchen und Prusten, schob sie durch meinen Mund in meine Brust zurück und betrat mein Zimmer für die Nacht. Es war schlicht eingerichtet, doch geräumig. Eine Waschschüssel mit Wasser und eine Saufenlauge standen bereit und in einem Regal lag sogar ein Stapel Bücher. Kunigunde erklärte: Vor dir hat eine Gelehrte dieses Zimmer bewohnt. Unter den Büchern findest du einen Atlas, um dich zu orientieren. Der andere Kram dürfte wohl juristischer Natur sein. Wo ist die Gelehrte? Kunigunde zuckte mit den Schultern. Ich glaube, sie hat ausgelernt. Die nette Wirtin wünschte mir eine schöne Nacht, blickte für einen Moment hoffnungsvoll an die Decke und verließ dann mein Zimmer. Ich versuchte nach dem ereignisreichen Tag zur Ruhe zu kommen. Vorsichtig zog ich mein Kleidchen aus, wobei ich zwei Löcher unabsichtlich vergrößerte. Dann erwärmte ich das Wasser mit einigen flotten Sprüchen, begann mich säuberlich zu waschen, genoss den Rosenduft der Lauge, polierte meine Finger und Zehennägel, wartete geduldig, bis die Seife meine Haut weich werden ließ und kurze Zeit später war ich bettfertig und langte mit festem Griff zu einem Atlas des Königsreichs Pass Nordran. Ich suchte nach Portalen oder sonstigem sakralen Krimskrams, um in meine Welt zurückzugelangen. Der Atlas behandelte jedoch nur die profane Welt, denn sowohl das Portal im Moor des Knisterwalds, durch das ich in diese Welt gekommen war, noch jegliche andere übersinnliche Zeichen und Legendenbeschreibungen fehlten. Also änderte ich meine Taktik, vertiefte mich in einige Gesetzesbücher des Landes und arbeitete stattdessen an einem juristischen Ausweg aus meiner Situation. Ich bereitete ein Plädoyer vor, das mir eine gerichtlich angeordnete Rückkehr in meine Welt bescheren sollte, obwohl ich nicht wusste, wem ich es vortragen sollte, doch irgendjemand würde sich schon finden. Ich verbuchte die ersten juristischen Erkenntnisse und erfuhr, dass uneheliche Kinder von Moorhausen ins Exil gehen müssen und dass Kinder ab dem 13. Lebensjahr geschlechtsreif sind. Das half mir jetzt nicht unbedingt. Dann wurden meine Lieder schwer. Ich schloss meine Augen und ließ den Tag Revue passieren. Ich kam zu dem Entschluss, dass ich eine nervtötende Stimme hatte, die an einen Fliegenschwarm erinnerte, der den Unterschied diverser S-Laute deutlich machen wollte. Außerdem hätte ich mir nie gedacht, dass ich meinen 16. Geburtstag so verbringen würde. Schließlich ergab ich mich dem grimmigen Digestiv und fiel in einen tiefen Schlaf. Sofort fühlte ich mich stärker, gewandter, geschickter, fitter, willensstärker, klüger, charismatischer und wesentlich intuitiver.